herum. Wie denn sonst kann er wie so oft sonst gefroren und erhofft die halbe Nacht. Milch euch nimmt, sag, die ganze Milch ist nur für sie bestimmt. Für eure Kaiserin, sie braucht sie für was? Ihr Bad. Was? Ja.